4-2. Was ist denn das? Das? Rate mal. Ein Mann? Nein, falsch. Guck mal jetzt. Eine Frau? Ja, schon besser. Eine Lehrerin? Ja, richtig. Und was ist das? Ah, eine Lehrerin und ein Buch. Hey, das ist ja Frau Schiller, die Deutschlehrerin.